Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Nach Anton Bruckner und dem Glauben an Auferstehung und Erlösung berichtet uns der Dichter Julian Schutting nun vom Los der Irdischen. Es sei ein Volksstück, so Schutting, ein Bilderbogen, eine Folge in sich geschlossener Szenen, geringfügig verändert, aus dem Leben gegriffen. Es handelt sich um Variationen des Themas, was im Alter, dem Gedächtnis, dem Raum- und Zeitsinn, der Selbstwahrnehmung und lebenslangen Bindungen zustoßen kann. In der kommenden Dreiviertelstunde hören Sie Szenen über ein Leben mit verändertem Bewusstsein und Gedächtnis. Sie hören Linde Prelog, Silvia Haider, Katharina Stemberger, Stefano Bernardin, Christa Schwärzig und Kurt Schwärzig, von dem auch die Musik stammt. Und als Rezitator des Prologs Michael Dangl. Das Los der Irdischen von Julian Schutting. Ach, ihr von Elend behausten Greisenasyle, menschenfreundliche Aufbewahrungsanstalten beklagenswerter Insassen, die da bresthaft an Körper und Geist eure Gänge erbarmungswürdig durchwanken, auf der Suche nach ihnen dahinschwankenden, nach und nach abhanden gekommenen Räumen und Zeiten. Manch uraltes oder auch früh vergreistes wähnt sich inmitten der einstmals zur sommerfrischen Zeit verhüllten Sitzmöbel in einem leeren Wartezimmer. Vielleicht im Warten auf ein R oder Verdämmern. Und mancher erst Angenachtete weiß noch nichts von der Gehirnwäsche namens Gedächtnisschwund. Horcht auf nächtliches Glockengebimmel hin, welches zum Nachbarbett herbeischrillt, eine der Schwestern der Nacht, liebereich wie die Schwestern des Tages bei Tag. Und so sei ein Klaglied angestimmt über eines, das Todeskampfspiel. Das wäre längst den greisen Heroen willkommen, aber wie sollte ihnen das waffenlos gelingen? Nur wenigen Irdischen nämlich, die ewiger Jugend frönenden Götter es gönnen, im Jünglingsalter vor Troja zu fallen. Einzig diesen kann was nicht zuteil werden? Erbärmlich erbarmungswürdige Altersverblödung. Herrn Spektor, ist leicht was? Es ist ja noch ganz früh. Also hätte erst ich sie geweckt. Wo bittest Ihre Mutter? Es ist zwar schon sechs, aber ich habe eine halbe Schlaftablette genommen, so um Mitternacht. Eine von der Mama ihren. Seit Wochen schlafe ich schlecht, aus Sorge um die Mama. Führen Sie mich aber sofort zu Ihrer Frau Mutter. Ja, was ist denn, Herr Inspektor, dass Sie uns so früh herausläuten? Sie haben ein Fenster zum Hof. Oder etwa nicht? Unverzüglich führen Sie mich jetzt zu dem. Ja, aber das gehört zum Zimmer der Mama. Bitte, kommen Sie. Vierter Stock, stimmt. Da, gnä Frau, schauen Sie da hinunter. Ein Fauteuil. Ne? Zwei da unten auseinandergefallene Sessel. Ein kleinerer Tisch. Ein paar Laden. Ne? Das alles hat Ihre Frau Mutter vor ein paar Minuten in die Tiefe geworfen. Einer vom Vis-à-vis hat uns verständigt. Mit dem Wandspiegel da ist sie bei meinem Eintreffen am Fenster gestanden. Treten Sie umgehend vom Fenster zurück. Das habe ich ihr vom Hof hinaufgerufen. Aber, Herr Inspektor, das kann nicht sein. Sie sehen ja, wie schwach die Mama beisammen ist. Die hätte ja nie die Kraft. Alles schläft, du auch, obwohl schon längst an der Zeit war, dass alles aufsteht. Ich wollte ja nichts anderes als euch alle wecken. Und wie hätte ich mich denn anders bemerkbar machen können? Robert, komm schnell her und schau dir das an. Was soll da denn sein? Na bitte, du glaubst mir ja nicht. Aber schon wieder ist einer unserer Oleander verrückt worden. Der da. Fast jede Nacht steigt uns wer über den Zaun und verrückt mir einen oder auch zwei oder die Palme. Und ich weiß längst wer. Also der da, der einzig Weißblühende, ist gestern Abend gut zwei Handbreiten weiter vorne gestanden, nicht in einer Linie mit den anderen. Aber Hedi, ich bitte dich. Es ist völlig undenkbar, dass eine alte Frau über solch einen Zaun klettert. Aber wenn sie es trotzdem tut? Und woher sollte denn so ein altes Weiberl die Kraft haben, die schweren Tontöpfe hin und her zu rücken? Und wozu denn auch? Ganz einfach, um mir etwas zu Fleiß zu tun. Sie reißt mir auch in der Nacht frisch eingepflanzte Stiefmütterchen aus. Aber Hedi, ich hab dir doch in der Früh gezeigt, wer an denen zupft. Die Amseln hast du doch selbst daraufhin verscheucht. Und sag mir nicht noch einmal, dass ein menschliches Wesen aus den Oleandertöpfen Erde auf die Steinplatten verstreut. Erdbrocken und Moos werfen die Amseln hinaus, wenn sie eifrig nach Würmern suchen. Nie stehst du auf meiner Seite. Nimmst lieber meine Feinde in Schutz. Und die alte Hex, das merke ich schon längst, die hebst du in den Himmel. Aber schau dir das da an. Heute Nacht hat sie mir auch die Palme verrückt. Diesmal nach links. Du weißt doch, Hedi, welches Gewicht dieses Holzfass hat, voll mit schwerer Erde. Im Herbst kann ich es nur unter Mithilfe des Nachbarn ins Glashaus schleppen. Du bist aber naiv. Am Henkel zerrt sie mit Leibeskräften. Hedi, das alles ist undenkbar. Wenn jemand dem Haus näher käme, ginge das Hauslicht an. Längst würde der Nachbarhund bellen, der ja schon bellt, wenn jemand am Gartenzaun stehen bleibt. Mit dir kann man nicht vernünftig reden. Du verstehst nichts vom wirklichen Leben und nichts von Bösartigkeit. Und so oft du auf Reisen bist, scheißt sie mir, mit Verlaub, hinterm Haus in die Wiese. Übrigens auch gestern Nacht. So, das zeigst du mir jetzt. Ich kenn dich doch. Das war nicht die Hexe, willst du sagen? Hexe habe ich noch nie gesagt. Schon gut. Das war nicht ein Mensch, willst du sagen. Das war, wirst du mir einreden wollen, eine Katze oder ein Hund. Aber wieso du dich für dieses Weib gar so ins Zeug legst, das finde ich schon noch heraus. Also, Schwester Marika, von den neuen Pilülen muss ich um 12:02 einnehmen. Und wie spät haben wir jetzt? Frau Köhler, schauen Sie doch auf die Wanduhr. Also erst 9:30. Ganz durcheinander bin ich von den neuen Rezepten. Aber jetzt ist Zeit für die Generalprobe. Jetzt möchte ich Ihnen ja, wie dann heute Abend beim Heimabend allen, das Riesenspielzeug fehlerlos aufsagen. Burg Niedeck ist im Elsass der Sage wohl bekannt, die Höhe, wo vor Zeiten, entschuldigen schon, aber die Uhrzeit der zwei Papillen, die bringt mich ganz durcheinander. Wie viel um 12? Obwohl es doch erst wie viel ist? Wie Sie vorhin gesagt haben, erst 9:30. Also Entschuldigung, ich fange von vorn an, wenn Sie mir endlich sagen, wie spät wir haben. Auf die Uhr schauen, Frau Köhler. Ah ja, nicht einmal 10 ist schon. Also erst in gut 2 Stunden die 9. Die Tabletten aber wie immer vorm Einschlafen. Ja, Frau Köhler, und jetzt Ihr Gedicht. 2 Kranke von euch warten längst auf mich. Adelbert von Chamisso, das Riesenspielzeug. Burg Nideck ist im Elsass der Sage wohl bekannt, die Höhe, wo vor Zeiten, wenn ihr nur wüsst, wie spät wir haben, könnte ich Ihnen das Gedicht wie nix runterratschen. Kurz vor 9:45, das könnten Sie der Wanduhr ablesen. Danke für die Hilfe. Adelbert von Chamisso, das Riesenspielzeug. Burg Nideck ist im Elsass der Sage wohl bekannt, die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand. Die Burg der Riesen stand. Na, nur weiter, Frau Köhler. Die Tabletten wie immer vorm Schlafen gehen, stimmt's? Die Höhe, wo vor Tagen, mein Gott, seit meiner Schulzeit sage ich das Riesenspielzeug fehlerlos auf. Und nun müssten Sie mir einsagen, fehlerlos muss ich's am Abend aufsagen, weil mir keiner der Mitinsassen einsagen könnte. Aber ab 12, wenn ich das neue Zeug geschluckt habe, patz ich bestimmt nicht mehr. Und wenn ich zuletzt, und fragst du nach den Riesen, du findest sie nicht mehr, zum Besten gegeben habe, werden mir alle, auch die Dementen, applausen. Na, Gott sei Dank. Danke, Herr Inspektor. Und Gott sei Dank, Mama, hast heute unsere Adresse gewusst. Damit sie nichts anstellt, Herr Inspektor, habe ich die Mama aufs Postamt mitgenommen. Und kaum stehe ich am Schalter, ist sie weg. Verschwunden. Also auf der Straße hat die Frau Schwiegermutter 2 Männer angeredet. 2 reizende junge Herren, bitte vielmals. 2 wildfremde Burschen redest du an? Und die haben die Schwiegermutter an die gewünschte Adresse gebracht, mit dem Auto. Die Adresse hat aber gar nicht gestimmt und so hat uns der Wohnungsinhaber uns von der Funkstreife angerufen. Von der Praterstraße 213, Tür 7, dort haben wir sie abgeholt. Was wäre denn das für eine Adresse? Na, die Adresse meiner liebsten Kollegin vom ganzen Betrieb. Wenn sie in Pension geht, dann werde ich sie nach dem Büro manchmal aufsuchen, das war ausgemacht. Und bis heute habe ich sie nicht einmal besucht. Wohnt denn die Gerti jetzt woanders? Auf dem Zentralfriedhof seit einer halben Ewigkeit, oder? Also, danke sehr, Herr Inspektor. Auf Wiedersehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Deine Kollegin Gerti, die ist lang, bevor sie in Pension gehen konnte, plötzlich gestorben. Vor leicht 20 Jahren. Aber wieso sagt mir denn niemand, dass die Gerti tot ist? Aber geh, du warst damals beim Begräbnis. Und beim Requiem. Also gestorben ist die Gerti. Plötzlich gestorben. Ja, da müssen wir ja sofort einen Kranz bestellen. Am besten auch einen Kranz im Namen der Kollegenschaft. Na, der Chef wird Augen machen. Ohne die beste Buchhalterin steht er nun da. Verstehst, deine Freundin Gerti, deine Kollegin, die ist schon lang im Himmel. Beim Begräbnis hast du ihrem Sohn kondoliert und ihr schöne Blumen ins Grab nachgeworfen. Bitte schön, ruft's mir sofort ihren Sohn an und fragt ihn, wann das Begräbnis ist. Ich bin's, die Irmi. Hoch bitte her. Zu Hilfe! Eingesperrt haben sie mich. Für immer soll ich in diesen Kasten eingesperrt bleiben. Mama. Helfen Sie mir doch, sonst bin ich lebendig begraben. Mama. Treten Sie mir doch die Tür ein. Schrei doch nicht so, bitte. Hör mir gut zu. Du hörst mich ja doch. Du hast mich eingesperrt. Du! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Mama, ich bitte dich, horch mir einen Moment genau zu. Wenn du brav zuhorchst, dann bist du gleich frei und von deiner Angst befreit. Hilfe! Hilfe! So helf Mama, mir Mama, horch mir bitte gut zu. Im Klosett bist du. Freiwillig bist du im Klosett, nicht von uns dort eingesperrt. Du brauchst nur... Hilfe! Eingesperrt! Hört mich denn niemand? Ich erstick ja! Aufmachen, Frau Mikulasch! Aufmachen! Was soll ich? Du hast die Klosetttür zugeriegelt. Versuch doch, den Riegel zur Seite zu schieben. Na, Gott sei Dank. So eine Falle! Da gehe ich euch nicht mehr hinein. Ist das nicht allerhand? Der Reihe nach ruft sie alle zu sich. Die Wiener Rettung, die Malteser, die Samariter. Was kommt ihr denn alle paar Tage zu der alten Hypochonderin? Habe ich sie alle schon gefragt. Jedem Notruf muss Folge geleistet werden. Und heute früh sind 3 Löschzüge der Feuerwehr vorgefahren. Wenn sie mit dem Einschalten der Heizung nicht zurechtkommt, ruft sie den Notruf der Feuerwehr an. Bei uns im Haus brennt's. Besser ist's doch, dass sie Gasgeruch meldet. So oft sie den Haupthahn aufzudrehen vergisst, als das... Also, sie würde ja auch Gasgeruch melden, wäre zu hoffen, eher Knallgas. Und neuerdings stöhnt sie den Notärzten nicht nur vor den christlichen Feiertagen was vor, weil sie da lieber dort drinnen nächtigt. Auch an Ruhetagen ihres Stammcafés. Ach, ein Elend. Ja, wo bleibt er denn, der Lift? Nicht und nicht kommt er daher, der Falott. Ist das nicht unerhört? Lässt sich nicht blicken. Gnädige Frau, Sie müssen den Lift rufen. Nämlich auf den Knopf drücken. Er ist ja nicht ein Liftboy. Ich warte ja nur, dass sie in morgendlicher Verwirrtheit auf den Gang tritt und einem Domestiken der Kinderzeit Luft, Luft zuruft, damit ihr der Luft zuwachelt. Ein Elend. Wenn Sie bloß nicht so herrschaftlich... Hallo? Ist da wer? Da muss doch wer sein. Frau von Racusi? Geben Sie diese Rolle Toilettpapier Tür 7 ab. Hab mir Toilettpapier dort ausgeborgt. Die Frau Racusi ist an Herzversagen gestorben. Nach langem Krebsleiden. Du weißt bloß nicht, mein Lieber, wie sie mich in der Nacht geschlagen haben. Fehlt nur, dass du mich auf die Wiener Arztmanier fragst. Und wie geht es uns heute? Tut uns alles noch weh? Ja, aber... Nur keine christliche Hast. Nicht einer der Pfleger, dass du glaubst. Niemand vom Spitalspersonal. Im Keller. In einem halbfinstern Keller haben mich 3 Männer in Uniformen geschlagen. Mit Riemen. Mit draufgenähten Hakenkreuzen. Tante Fanny, das hat dir im Schlafmittelschlaf... Psst! Sprich leise, ganz leise. Aber so geschlagen zu werden, kurz vorm Sterben, Den Mund haben sie mir zugehalten. Nein, mein lieber Kollege, das stimmt nicht. Ich selbst habe mir den Mund zugehalten, damit sie mich nicht erschlagen, wenn ich aufschreie nach einem der Hiebe. Ach, es ist so traurig, dass du nun manchmal von solchen Heimsuchungen geplagt wirst. Halb wach in der Nacht solchen Halbschlafbildern wehrlos preisgegeben. Ich werde dem Primat, der ist ja mein Chef... Unlängst haben sie in dem besagten Keller meine Kleider in einen Ofen gesteckt und mir fast bis ans Ersticken den Divanpolster der Großmama aufs Gesicht gedrückt. Vergiss nicht, Tante Fanny, dass du britische Staatsbürgerin bist. Vor einem halben Jahrhundert bist du als blutjunge Medizinerin mit deiner Mutter nach England auf und davon. Mit gutem Grund. Wie dein berühmter Lehrer Professor Freud. Und nun, lang nach der Nazizeit, bist du nach Österreich heimgekehrt. In London hast du als eine Psychiaterin hohes Ansehen genossen. Hast in deiner Praxis auch etlichen Beistand geleistet, welche, du verzeihst, in Vernichtungslagern überlebt hatten. An einer Studie über Emigranten hätte ich mitgearbeitet. Über die psychischen Schäden Überlebender hast du eine Studie publiziert. Und was wäre deren Quintessenz? Also, dass für sie alles wie lange gut gegangen ist? Bis ihnen mit dem Eintreten in den Ruhestand allzu Schlimmes überdeutlich zurückgekommen ist. Zuerst eine Ärztin der Seelenheilkunde und nun als eine Patientin der gesamten Heilkunde zeitweise altersverwirrt. Denn wenn mich Leute der SS oder Gestapo heute Nacht wirklich so geschlagen hätten, müssten ja an mir Blutergüsse und Schwellungen zu konstatieren sein. Und du siehst auch in der Zeit noch passagierer Verwirrung bin ich auch mit den Symptomen einer Judenkrankheit behaftet, welche mit Gottes Hilfe, sofern es einen Gott gibt, mit meiner Generation ausgestorben sein wird. Du verstehst, du wohlmeinender Christ? Ja, schlechtes Gewissen. So hast du mir drastisch eine unheilbare... Judenkrankheit. ...näher gebracht. Einer gnädigen Schickung zufolge seid ihr, du und deine Mutter, nicht ermordet worden. Und dann könnt ihr euch alle miteinander nur schwermütig des Lebens erfreuen, als hättet ihr euch fahnen- oder volkesflüchtig, also feig, wie angeblich die Deserteure, vorm Umgebrachtwerden gedrückt. So ist es, edles Christenkind. Oder meine Cousine Selma, detto eine Entronnene. Mit dem Übertritt in die Senilität hat sie jeden Sonntag den Tisch für eine große Jausengesellschaft gedeckt und sich dann nie genug wundern können, wieso den Onkel Moritz, Onkel Sigmund, Cousine Alice, Cousine Rosa, Tante Ruti und Großtante Felsenburg ihrer Einladung fernbleiben. Auch ihre Lieblingsfreundin Wilma. Tante Fanny, ich weiß. Und unser Vater? Dir beteuert er eines gern, dass er sich als wohlerzogenes Kind niemals auf eine Bank gesetzt hätte, von deren Lehne nur für Arier zu lesen war. Uns aber traktiert er gern, seit er alt ist, mit dem Geständnis, dass er auf der Straße ein von größeren Schulbuben angestimmtes Lied mitgesungen hat, ohnehin nur ein einziges Mal. Es leuchten die Sterne. Das habe er mitgesungen, als zwei alte Leute gegangen kamen, beide mit gelben Sternen an der Brust. Wie sieht ihr zu Ende, mein Lieber? Was du mir wünschen solltest, das kannst du mir nicht in Worten wünschen. Also wünsch mir, dass in meiner letzten Nacht ausbleibt die gewisse Kellerfantasie. Herr Pfarrer, grüß Gott, die Frau Hinterberger Erna bin ich. Bitte, ich stehe da an der Emsbrücken, Hochwasser ist. Bitte, Bursche, Herr Pfarrer, rufen Sie mir die Tierrettung her. Oder besser, rufen Sie mir die Feuerwehr an. Was sagen Hochwürden? Also, mitten im reißenden Wasser, lauter reißendes Wasser ist um Sie herum. Hocken auf dem einzigen Felsblock, wo noch aus dem Wasser schaut, drei Wütampen. Die gehören ja gerettet, damit sie nicht ertrinken. Die drei wissen ja nicht, in welcher Todesgefahr sie sich mit den Schnäbeln seelenruhig die Brustfedern zupfen. Aber das muss jetzt schnell gehen. Das Wasser steigt weiter. Und jetzt sehen sie alle drei schon die Fluten und schauen aus nach der Arche Noah. Nicht weit von denen wäre ja eine Rettungsziele angekettet. Bitte schön, Hochwürden. Die dürfen wir nicht zugrund gehen lassen. Und jetzt kommen zwei noch Lebendige angetrieben. Auch die müssen gerettet werden vorm Ersaufen in der Sintflut. Lisa, tut mir leid, ich muss dich sofort zu mir bitten, für dich als eine Physikdoktorin eine Kleinigkeit. Und heute am Sonntag kommt mir kein Elektriker ins Haus. Du, die Bettwäsche liegt eingespritzt parat, aber das Bügeleisen gibt äußerst verdächtige Geräusche von sich. Ich hätte kein gutes Gefühl, es zu verwenden. Aber Mama, ich bitte dich, was fällt dir denn da ein? Weißt du denn nicht, was das in deiner Hand ist? Ja, Lisa, jetzt, wo du da bist, mein Mixer ist das. Ich bin völlig konsterniert über mich. Mama, schon gut. Dir ist eine kleinere Verwechslung unterlaufen. Gedanklich war das nicht tragisch. Keineswegs war dir zu Bügeleisen und Handmixer der übergeordnete Begriff entschwunden, der bekanntlich, wie heißt? Elektrogeräte, natürlich. Aber dass du eine dermaßen verblödende Mutter hast. Na. Du hast bloß zwei elektrisch betriebene Zweckgegenstände, Untergruppe welchen Namens durcheinander gebracht? Haushaltsgeräte, liebe Lisa. Ach, ist mir der Irrtum peinlich. Aber schau, Mama, solch eine Verwechslung liegt an sich nahe, aus praktisch plausiblen Gründen. Beiderlei wird an einem Griff gehalten, beiderlei wird mit der Hand gelenkt. Und noch eins, ich bügle leider Gottes gern in der Küche. Sehr richtig. Genau dort pflegst du zu bügeln, wo du dir mit Hilfe eines Mixers das Teigrühren oder Schlagobers schlagen leicht machst. Jedenfalls war es dir ganz selbstverständlich, dass für die Inbetriebnahme von beiderlei was vonnöten ist? Elektrischer Strom. Ja, und deshalb habe ich den Steckkontakt des Kabels in die Steckdose gesteckt. Hätte ich kalorische und kinetische Energie verwechselt? Bitte, Mama, erschreck mich nicht. Die Quirl eines Mixers kannst du als Drehkörper verstehen. Und du könntest auch mit speziellen Drehkörpern, mit kleinen Walzen, die Bügelwäsche glätten. Also tröste ich dich auch so für deine verblödete Mutter. Duftige weiße Bettwäsche erinnert von Ferne an flaumig geschlagenes Obers. Gell? Du hast jedenfalls nicht mit einem Teigrad gebügelt. Hast nicht unterm Bügeleisen Kekse gebacken, hast dir Gott sei Lob und Dank keineswegs mit dem Teigmixer die Haare geföhnt. Ida, meine liebe Ida, auf die Personenzüge sagt man neuerdings Regionalzüge. Was sagst, Fredel? Regionalzug sagt man nun, nicht mehr Personenzug. Was sagst, Fredel? Von welchen Personen? Unsere Personenzüge, die heißen jetzt Regionalzüge. Was du nicht sagst, Fredel. Nicht mehr mit dem Personenzug, Mit dem Regionalzug fahren wir nunmehr Melk-Weißenkirchen retour. Sapperlot. Ida, hab ich dir schon von den Regionalzügen... Was sagst, Frederl? Ob ich dir schon berichtet habe, dass die Personenzüge... Ja, Frederl, mit einem Regionalzug fahren wir von jetzt an Melk-Weißenkirchen tour-retour. Obwohl es ohnehin unser Personenzug ist, wie seit 60 Jahren. Idel, ich wollte dir was aus der Melker Zeitung vorlesen. Jetzt weiß ich nicht, was nur. Was sagst, Fredi? Ich wollte dir etwas vorlesen. Ja, Fredel, dass die Personenzüge neu modern in Regionalzüge umbenannt worden sind. Was sagst, mein liebes Idel? Goldigste Patientin, also Pensionärin. Der ist nie langweilig, obwohl sie nie Besuch bekommt. Tag für Tag erfreut sie sich am Ostereiersuchen, indem sie sich ihre Handtasche sozusagen versteckt, irgendwo abstellt. Eilt dann von Zimmer zu Zimmer, kriecht unter Betten, so rüstig ist sie noch, lüftet auch die Tuchenden von Schlafenden, bis sie... Schwester, meine Handtasche ist gefunden. Stand auf dem Nachtkastel neben meinem Bett. Wie war nur Ihr Name, Schwester? Rosa. Ach ja, die liebe Rosa Luxemburg. Aber ich muss jetzt nach meiner Handtasche schauen. Und wenn unsere goldigste Pensionärin am Abend aus dem Badezimmer nicht in ihr Zimmer findet, dann legt sie sich in irgendein Bett und lege schon eine andere drin. Unlängst hat sie sich in die Männerstation verirrt und in das Bett dieses goldigen Hofrats dort gelegt. Der war dann, als er sich in sein Bett begeben möchte, seit 3 Jahren ist er Witwer, ganz freudig überrascht, dass seine Frau nun wieder das Schlafzimmer mit ihm teilen mag. Und er hätte dann recht gern mit ihr vorlieb genommen, aber in ihrem Wandertrieb ist sie lieber auf leere Betten aus. Und dieser feine Herr da? Vor 50 Jahren war er mit seiner Frau nach Amerika ausgewandert. Hat es dort zu viel gebracht. Und voriges Jahr kommen die beiden nach Wien auf Besuch und seine Frau fällt auf der Straße tot um. Nach dem Begräbnis begleitet ihn seine Nichte nach Amerika. Und dort stellt sich heraus, dass er die Stadt und sein Haus nicht wiedererkennt. Und kein Wort mehr Englisch kann. Also hat sie ihn wieder mitgenommen und bei uns im schönsten Zimmer untergebracht. Fühlt sich bei uns wohl. Aber alle Tage fragt er, ob es seiner Frau schon besser gehe und wann er sie besuchen könne. Jetzt schauen wir, ob auf dieser Seite ein Apfel abgebildet ist. Siehst du da einen Apfel? Ja, da, Apfel. Gut, sehr gut. Und jetzt zeige mir bitte, oh bitte, das Buch noch nicht zu schließen. Du bist noch nicht müde. Und jetzt zeige mir bitte wieder auf dieser Seite da eine Zitrone. Bin ja nicht dein Kind und Zitronen mag ich nicht. Also Karin, wo ist da eine Zitrone abgebildet? Da ist keine. Oh doch, schau nur genau. Zitronengelb ist die Zitrone abgebildet. Da? Nein, Karin, das ist sie nicht, die Zitrone. Das ist bitte eine Birne. Da. Da. Ja, das ist eine Zitrone. Und jetzt schau bitte gut, ob auf dieser Titelseite in einer der Überschriften das Wort Hochwasser geschrieben steht. Da. Sehr, sehr gut. Und genug für heute. Aber bevor ich kochen gehe, sagst du mir bitte noch, wie ich heiße. Weiß ich nicht. Besuchst du mich in diesem Siechenheim und dann frage ich dich ein jedes Mal, nicht wahr, ob du noch mit mir auf der Bühne gestanden bist. Nein, verehrte Anina, aber bald nach deiner aktiven Zeit hast du mich unterrichtet. Ich werde dir was sagen. Schmerzfrei bin ich, bloß sterbensmüde. Und seit ich bettlägerig bin, ist mir die Möglichkeit genommen, aus dem Fenster zu springen. Das bei Zeiten zu tun, das habe ich verpasst. Ich werde dir sagen, zu sterben, das wäre mir nun äußerst willkommen. Aber ich weiß nicht, es gelingt mir nicht so recht. Schau, jetzt habe ich dich gut gebettet für die Nacht. Der liebe Gott lässt dich bestimmt nicht mehr lange warten. Täglich um einen Tag weniger. Wird der Jammer denn nie ein Ende finden? Wie lange hat denn der Verfall noch zu währen? Teure Anina, nur noch eine kleine Weile hast du auszuharren. Das Elend wird nicht mehr lange dauern. Woher willst du das wissen, mein Kind? Du hast ein schönes Alter erreicht, bist hochbetagt wie nur wenige in der Bibel. Und eines baldigen Tages wirst du ganz still eingeschlafen sein. Nur eingeschlafen, wie untertags allzu oft aus Lebensüberdruss? Nein, nein. Ganz ruhig wirst du im Einschlafen für immer eingeschlafen sein. Ach, wäre das schön. Einzuschlafen für immer. So wird es sein. Du wirst sehen. Ach, wird das schön sein. Unlängst habe ich es geträumt. Glückselig bin ich im ewigen Schlummer der Toten dagelegen. Aber dann hieß es aus diesem schönen Traum erwachen. Schlaf gut. Lass meine Hand, lass es sofort los. Das macht mir Angst. Gute Nacht. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Bleib nicht zu lange fort. Wieso sehe ich denn Ihre Frau Großmama gar so selten? Sie meinen meine Mutter, Frau Lena. Sie ist im Juli gestorben. Und so möchte ich Ihnen nochmals für die Blumen danken, die Sie unserer Mutter auf den Sarg gelegt haben. Wie alt ist denn die Mama jetzt? Ich bin 93, aber sie ist immer gleich fesch. Unsere Mutter ist nicht ganz 82 geworden. Vor 4 Wochen ist sie knapp vorm 82. Geburtstag gestorben. Ja, da bin ich viel älter, mehr als 10 Jahre älter. Das macht in dem Alter was aus. Und Sie sind nun also bei der Frau Mutter auf Ferien? Da wird sie sich aber freuen. Also, ich bin nur für den Nachmittag da, um ihr Grab, um das Grab unserer Mutter zu besuchen. Die Wohnung ist schon aufgelöst worden. Da möchte ich Sie nicht länger aufhalten, Herr Doktor. Aber lassen Sie die Frau Mutter schön grüßen. Bitte nicht vergessen. Und bitte sagen Sie ihr, nicht vergessen, ich hätte wieder ein paar schöne Rosen für Sie. Sie soll bei mir anläuten. Oder könnten nicht der Herr Doktor die Rosen mitnehmen für die Frau Mama? Sehr gern, Frau Lena. Wie gesagt, ich gehe jetzt auf den Friedhof und da lege ich der Mutter ihre Rosen aufs Grab. 4 Wochen ist es nun her, dass uns die Mutter gestorben ist. Aber sie möchte trotzdem wieder einmal bei mir anläuten. Da zeige ich ihr, was aus ihren Ablegern geworden ist. Ich werde es ausrichten. Und nochmals danke für die Blumen. Unser Vater, na frag mich nicht, seit der Pensionierung, vor bald 2 Jahren, ist er nicht aus dem Bett zu bringen. Gibt keine Antworten, starrt vor sich hin, liegt stundenlang da, wie ein im Totenbett aufgebahrter. Aber Papa, mitten im Hochsommer holst du deine alten Skier vom Dachboden? Und in der Nacht auch noch? Liebes Kind, allzu viel habe ich von meinem Leben versäumt. Eure Mutter hat mir alle Vergnügungen vergällt, dann auch verboten. Immer nur arbeiten sollte ich. Und in der Privatzeit musste ich nichts als gehorchen. Nun aber Bahn frei. Lass mich schnell aus dem Gefängnis hinaus. Erzählst du mir etwas von meiner Mutter? Wo lebt sie? Die Großmama? Welche Großmama? Meine Großmama, die ist, also die war deine Mutter. Ich kann mich gut an sie erinnern. Und wer bist du? Na, dein Sohn. Dein seit Jahren großjähriges Kind. Wäre Sohn das Gegenteil von Mutter? So kann man das nicht sagen. Aber wenn du das magst, dann erzähle ich dir von meiner Mutter. So wie gestern. Jetzt bin ich ja bei ihr zu Besuch, bei meiner Mutter. Was? Diese Frau da in diesem Zimmer, diese Frau da, die dir gegenüber sitzt und deren Gesicht jetzt da in dem Spiegel ist, das wäre deine Mutter? Ja, Mama. Mamère, so ist es. Und manchmal, wenn ich ihr sage, dass sie meine Mutter ist, wirft sie mir ihr Mittagessen nach. Gestern einen Teller Spinat. Eine Rabenmutter hat ihr Kind verstoßen. Möchte von dem ihre Ruhe haben. Oder wäre sie eine ledige Mutter, die von ihrem Kind nichts weiß? Nichts von dessen der strengen Mutter verheimlichten Kindesgeburt? Also meine Mutter wohnt in diesem Heim, hat hier ein schönes Zimmer. Findest du nicht? Das da ist ihr Zimmer. Und du besuchst sie oft? Jeden Tag. So gut wie jeden Tag. Heute auch? Ja, jetzt bin ich bei ihr zu Besuch. Und das da habe ich ihr mitgebracht und das lege ich ihr nun in die Hand. Deine Mutter freut sich bestimmt, dass du sie so viel besuchst. Mit welchem Taufnamen oder Familiennamen spricht sie dich denn an? Seit langem mit keinem mehr. Letzten Winter hat sie einmal Russenburli zu mir gesagt. Ein kurioser Kosename. Wäre daraus auf den Kindesvater zu schließen? Hätte die sowjetische Besatzungsmacht deiner Mutter und mir Gewalt angetan, in einem Vergewaltigungsakt einen stolzen Sohn gezeugt? Gute Nacht, Mutter. Ich muss jetzt gehen. Dreimal am Tag oder noch öfter kommt der arme junge Hasche in mein Zimmer herüber und hält mich unerbittlich für seine Mutter. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige Paar, holder Knabe. Tag Rosilein. Besteht für diese Festivität ein besonderer Anlass? Das Los der Irdischen von Julian Schutting mit Silvia Haider, Linde Prelog, Christa Schwärzig, Katharina Stemberger, Stefano Bernardin, Michael Dangl und Kurt Schwärzig. Musik: Kurt Schwärzig mit Miloš Todorovski Akkordeon und Kurt Schwärzig Klavier. Tongestaltung: Manuel Radinger, Katharina Ahammer, Elmar Peinelt und Anna Kunzio. Regieassistenz: Daniela Gassner und Julia Herzog. Regie: Renate Petrov. Redaktion: Kurt Reisnecker. Produktion Österreichischer Rundfunk 2020. Das Los der Irdischen. Unter diesem Titel ist in der Literaturedition Niederösterreich ein Band mit Szenen und Dialogen von Julian Schutting erschienen, mit Bildern von Albin Schutting und einem Essay von Gerhard Zeilinger über das Szenische bei Julian Schutting. Und das ist Musik von Kurt Schwärzig. Herr K. entdeckt Amerika. Der dritte Satz der Sonatine für Orchester. Thank you. Das war Musik von Kurt Schwärzig. Noch ein Programmhinweis: am Ostermontag bringen wir in Literatur am Feiertag Gedichte von H.C. Artmann, interpretiert von ihm selbst, in einer Aufnahme aus dem Jahr 1993. Unter anderem drei Gedichte für die Moni. Gib mir deine Hand, dass ich glaube, ich halte ein kleines Waldvogel in der Main. Ein Nachtigall. Gib mir deinen Atem, dass es nicht vergiss, jetzt den Winter, wie die Luft ist im späten April. Gib mir deinen Mund, dass es gespür, wie es einem ist, wenn einem Rosen unter die Augen fällt, als ein Blinder. Komm, mach mir die Augen zu, dass uns niemand sieht. Versteckt man sie ineinander, weil sie ist alle rundum überzogen haben, dass unser Herzschlag mit bloßen Fingern in die Brennnesseln gegriffen hat. Halt man sie miteinander den Mund mit dem Mund zu, dass uns das Pumpen im Blut nicht wie eine rote Amsel aus dem Hals springt. Versteckt man sich gegenseitig in die eigenen Haare, dass unser Herzschlag schön langsam und langsam wieder zart wird und ruhig wird, wie ein Windlichter im Sommer, wenn wo ganz in der Weiden Zigeuner spülen. Komm, mach mir die Augen zu. Hast du das nicht gehört? Meine Stimme in der Nacht? Meine Stimme aus den Bäumen? Aus den Laternen? Aus den Blalen? Aus den Dreht aus dem Gras? Hast du das nicht gehört? Meine Stimme in der Nacht? Wie es wie ein Standerl an dein Fenster gitscht? Meine Stimme in der Nacht? Wenn du gerade zuhörst? Hast du das nicht gehört? Meine Stimme in der Nacht? Wie es wie eine Biene über dein Bett summt? Meine Stimme in der Nacht? Wenn du gerade offen hast? Hast du noch nie in der Nacht meine Stimme gehört? Wie es immer und immer, ohne aufzuhören, deinen Namen sagt. Und das ist Willi Resetaritz und seine Vertonung eines Gedichtes von H.C. Artmann. Alleinig für die. Ich nähe mich direkt für dich in ein Blumenstandel verzaubern. Alleinig und grad nur für dich. Mit Atme und Hohme verzaubern. In ein Standel voll Tulpen und Rosen, voll traurige Astern und Nöcken. Im Sommer, im Herbst und im Winter, bei Tag und bei Nacht ohne Zwölken. Und immer werde dann offen, und immer werde dann warten, auf der Bellaria oder beim Tee, als ihr lebendiger Garten. Niemals sperre dazu. Und alleinig für dich. war umsonst und alleine für Taritz und Alanik für die. H.C. Artmann selbst können Sie kommenden Montag hören in Literatur am Feiertag um 14.05 Uhr.